Deutschlandfunk. Kommentar. Selten wurde ein DAX-Vorstand so scharf kritisiert wie Bayer-Chef Werner Baumann heute für die Eingliederung von Monsanto. Lang ist die Liste an Rechtsstreitigkeiten, die der Chemie- und Pharmakonzern mit dem US-Saatgutriesen übernommen hat. Auch nach heftigen Diskussionen steht die Entlastung des Vorstands durch die Aktionäre noch aus. Jule Reimer kommentiert. Es ist ein einmaliger Vorgang. Ein amtierender Vorstand eines Konzerns musste heute zum Auftakt der Hauptversammlung fürchten, dass ihm die Entlastung versagt wird. Und zwar nicht nur von den üblichen Nörglern der kritischen Aktionäre, sondern einer breiten Front aus großen Investoren, kleinen Rentnern sowie professionellen Aktionärsschützern. Denn CEO Werner Baumann führt ein Unternehmen, das noch vor kurzem als eines der wertvollsten Konzerne im deutschen Aktienindex DAX gelistet war und dessen Wert sich binnen weniger Monate fast halbiert hat. Die Wut ist also verständlich, zumal Management und Aufsichtsrat es den Aktionären zuvor verweigert hatten, über den Superdeal mit abzustimmen. Aus Überheblichkeit? Man habe als Pharmahersteller schließlich viel Erfahrung mit Prozessen der Produkthaftung. Bei den Glyphosatprozessen in den USA fahre man eine klügere Strategie als Monsanto, hieß es aus der Bayer-Chefetage. Das Ergebnis im März, ein zweiter spektakulär verlorener Prozess, zudem mit Massenwirkung. Die Führung von Bayer, den Aufsichtsrat eingeschlossen, hat die Risiken der teuren Monsanto-Übernahme komplett unterschätzt. Dazu zählt nicht nur das Pflanzengift Glyphosat. Das stellt schon lange nicht nur Monsanto her. Aber kein Agrarkonzern neigte in den letzten Jahrzehnten in der Auseinandersetzung mit Kritikern zu mehr Bunkermentalität als Monsanto. Und man musste den Konzern nicht dämonisieren, um das Geschäftsgebaren des Unternehmens für zweifelhaft zu halten. Entsprechende Beispiele gibt es genug. Das Entlaubungsmittel Agent Orange, auch deutsche Unternehmen produzierten es, hinterließ in Vietnam schlimme Schäden. In den 90er Jahren verbreitete der sonst sehr patentbewusste Konzern in Argentinien anfangs sein Servicepaket aus glyphosatresistenter Gentech-Soja und glyphosathaltigem Herbizid Roundup sehr preisgünstig und beschleunigte so enorm die Ausbreitung des Anbaus. Weil die riesigen Sojafelder so praktisch vom Flugzeug aus mit Roundup behandelt werden konnten, bekamen die Landarbeiterfamilien in den Anrainerdörfern direkt auch eine Dusche mit ab. Gerne zogen und ziehen sich Bayer / Monsanto bis heute auf die Ungefährlichkeit von Glyphosat bei, Zitat, fachgerechter Anwendung, Zitat Ende, zurück und auf die Zulassung durch wichtige Behörden dieser Welt. Doch es lässt sich nicht wegreden, dass ausgerechnet dort, wo der Wirkstoff in den letzten 30 Jahren besonders intensiv eingesetzt wurde, die meisten Vorwürfe über Krankheiten und Schäden laut wurden. Das wollte bei Monsanto sowieso niemand sehen, aber bei Bayer auch nicht. Solche Arroganz rächt sich jetzt.